Schillers Briefwechsel mit Kerner, Teil 1. Dresden, 2. August 1787. Ich muss dir gestehen, dass ich wirklich schon böse auf dich war, als ich am Sonntage keinen Brief von dir erhielt. Ich hatte ganz gewiss darauf gerechnet, und da Charlotte geschrieben hatte, so begriff ich nicht, was dich hätte abhalten können, nur ein paar Zeilen beizulegen. Doch es ist nun alles wieder gut, seit ich deinen Brief habe. Ich bekam ihn gestern früh. Mich deucht, du hast Ursache, mit deinem Eintritt in Weimar zufrieden zu sein. Wielands Wärme hat mich gefreut. Ich kann mich nicht überzeugen, dass es bloßes Komödienspiel gewesen sei. Mag ihn doch immer geschmeichelter Eitelkeit empfänglicher für deinen Wert gemacht haben. Wirken musstest du doch immer auf ihn, so wie ich mir ihn denke. Er bemerkt, dass du ihn schätzest, dass du nicht mit ihm kollidierst. Warum soll er sich da nicht dem vorteilhaften Eindruck überlassen, den du auf ihn gemacht hast? Ich verspreche mir viel Annehmlichkeiten für dich von seinem Umgange, wenn auch zuweilen kleine Armseligkeiten dir augenblickliche, widrige Empfindungen machen werden. Es muss interessant sein zu beobachten, wie das Studium der alten Literatur auf einen solchen Kopf gewirkt hat. Ob es allein der echte Geist der Klassizität war, was er auffasste, oder ob er zu sehr bei unbedeutenden Nebensachen verweilte. Wäre das Erste, so müsste es eine Freude sein, an seiner Seite dies Gebiet teils noch einmal zu durchreisen, teils auf neue Entdeckungen auszugehen. Herder wird als Mensch mehr Interesse für dich haben, und ich zweifle nicht, dass ihr näher zusammenkommen werdet. Seine Schilderung traf nicht so wie bei Wieland mit meiner Ahnung zusammen, aber sie widerspricht dem Begriffe nicht, den man sich aus seinen Schriften von ihm macht. Der Schriftsteller scheint bei ihm mehr dem Menschen untergeordnet zu sein als bei Wieland. Wenn du und Goethe etwa weniger Verwandtschaft hättet, als ich hoffe, so kann Herder vielleicht als »Ich kann mir nicht helfen« als Menstruum dienen. Was ihr über Goethe gesprochen habt, musst du mir bald schreiben. Charlotte sage, dass ich ihr zu ihrer heiteren Laune, von der du schriebst, von Herzen Glück wünsche. Auf ihren Brief antworte ich nächstens. Lasst euch ja durch kleinstädtisches Geschwätz nicht im Genuss eurer Freuden stören. Dass ihr aus eurem Verhältnis kein Geheimnis macht, ist der sicherste Weg, die Lästerung zu entwaffnen. Welcher Herr von Kalb will denn eine Karriere am Zweibrückschen Hofe machen? Der Gemahl der Charlotte oder der andere? Wie steht's denn mit dem Prozesse? Das wäre besser als jede Hofkarriere. Ob du durch eine so kurze Zusammenkunft mit dem Herzog viel gewonnen haben würdest, zweifle ich fast. Besser ist's, dächt ich, du wirst durch vorteilhafte Gerüchte von Weimar aus bei ihm angekündigt. Die Herzogin, der du präsentiert worden bist, ist doch die Verwitwete. Mehr Pünktlichkeit im historischen Stil, wenn ich bitten darf. Die Huldigung des Herrn Vulpius hat uns viel Spaß gemacht. Er ist mir dem Namen nach als Verfasser schlechter Schauspiele und Romane bekannt. Vor ein paar Tagen war der alte Wagner bei uns und kündigte Bertuch an, der von Karlsbad nächstens hierher reisen und den der Finanzrat, man denke, bei uns einführen wird. Also darfst du dir nicht zu viel einbilden. Wir kriegen auch eine Weimarsche Rarität zu sehen und keine unbedeutende. Einen Geschmacksminos, er soll wegen des Architekten Schurig hierher kommen.